Hallo Toulouse! Bonjour Hambourg und herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern in der ganzen Welt. Okay, wahrscheinlich nur im deutschsprachigen Raum. Ja, aber man muss doch groß denken, oder? Think big! Ja, immerhin ist es ja auch schon unsere 8. Folge. Wer weiß, wer inzwischen alles einschaltet. Ja, genau. Wir lassen uns mal überraschen. So, ja, Julia. Wir hatten, sollen wir es erzählen, gerade ein kleines technisches Hin und Her. Wir haben etwas gebraucht, bis wir angefangen haben. Unterbrochen von einem kleinen Shopping-Trip in die Toulouser Innenstadt von Julia. Also es war schon etwas aufregend heute, der Start in unserer Aufnahme. Aber jetzt haben wir ein Setting, wo wir uns wohl beide ganz gut mit wohlfühlen und uns auch gut verstehen. Das war vorher etwas schwierig, zumindest akustisch. Also ich glaube, du untertreibst gerade maßlos, weil wir haben angefangen vor 2 Stunden. Ja, das stimmt. Und da habe ich gesagt, ich verstehe leider kein Wort von dem, was du sagst. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt besser funktioniert. Also wir wissen schon, dass du mich deutlich besser verstehst. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Aufnahme trotzdem nicht davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich denke, wir werden diesmal auch so mixen, dass jeder einfach von beiden Seiten kommt. Also ganz normal, keine Sonderfunktionen oder dergleichen. Also nicht einer links, einer rechts. Weil wenn ich das richtig gedeutet habe, die Kurzabstimmung, die ich bei uns im Reverie-Thread da eingestellt hatte, dann ist das die bevorzugte Aufnahmeoption. Ja, so habe ich das auch interpretiert. Ich muss hier gerade mal kurz rumrascheln, bitte Entschuldigung für alle, die das laut hören. Aber ich glaube, das ist besser, nochmal hier meine Verkabelung zu sichern, bevor die den Bach runtergeht. Und mein Mikrofon wieder wegrutscht, wie es das beim letzten Mal getan hat. Ich glaube, jetzt ist es gut so. Ja, wobei das akustisch, glaube ich, nicht geschadet hat. Also es ging. Das Problem ist eher ein anderes ja, gewesen. Aber ich hatte zwischendrin schon den Eindruck, also ich habe es mir hinterher auch nochmal angehört, dass irgendwann bin ich echt total leise geworden und als ich dann sagte, oh, mein Mikrofon ist weg, wurde es wieder sehr viel lauter. Also das fand ich war schon zu hören. Also deswegen habe ich es jetzt nochmal extra fest gepinnt, damit es nicht verloren geht und ich es nicht merke vor lauter Stricken und Reden und überhaupt. Okay, aber... Genau, aber lass uns... Genau, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ich denke auch. Was hast du denn fertiggestellt? Fertig? Also, nicht viel. Das kann ich schon mal sagen. Aber nicht viel ist ja immer noch mehr als letztes Mal, weil wenn ich mich... Nee, letztes Mal... Doch, letztes Mal hatte ich Sachen fertig, oder? Einmal hast du geschrieben nix, aber ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Mal war. Ja, vielleicht war das letztes Mal. Und ich fange dann gleich mal mit was an, was ich letztes Mal habe vergessen zu erwähnen. Und zwar habe ich vom... Spinnertreffen Nord, also Spinnernetztreffen Nord vom letzten Herbst, ein Stück von einem Wesson-Mix, also von dem Vlies sozusagen, mitgenommen. Mhm. Also die Rohwolle, die war so dunkelbraun mit ausgeblichenen Spitzen, total schön. Und ich hatte schon zweimal versucht, ein sogenanntes Sitzfellchen daraus zu filzen. Das ist, letztendlich sieht das aus wie ein... Ja, wie ein Fell, also so wie man ein Schaffell halt kennt, nur dass eben das kein richtiges Fell ist, weil die Haut nicht mit abgezogen wird, sondern weil man das anfilzt auf zum Beispiel entweder eine separate Unterlage, die gut filzt, oder bei manchen Sachen geht das auch direkt, weil die Wolle an sich sehr gut filzt. Und ich habe das schon zweimal gemacht, war aber ziemlich unzufrieden damit, weil es war sehr löcherig und ich hatte das offensichtlich nicht richtig gemacht und so weiter und so fort. Aber diesmal ist es mir gut gelungen. Ich habe es immer noch nicht so gemacht, wie man das machen sollte. Kurz danach gab es nochmal einen Post im Spinnernetz. Aber ich bin sehr zufrieden damit und Susi ist jetzt auch alle. Ja, das ist doch super. Und du hast ein bequemes Kissen sozusagen. Ja, nee, ein Kissen ist es nicht, es ist jetzt nicht so dick, aber es ist eine Auflage für den Barhocker, den ich in der Küche stehen habe. Also da ist noch ein Kissen drunter, weil der hat nur eine Holzsitzfläche und das ist sonst unbequem auf die Dauer, aber oben drüber liegt jetzt Susi. Ja, super. Super Susi. Ja, genau. Und... Dann habe ich noch ein weiteres Projekt fertig. Ich weiß auch nicht, ich habe heute beim Vorbereiten der Shownotes festgestellt, es ist irgendwie schon das 5. Paar Socken, glaube ich, dieses Jahr, wobei ich ja eigentlich überhaupt kein Sockenstricker bin. Punkt. Irgendwann glaube ich dir das nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist so praktisch, wenn man gerade nichts auf den Nadeln hat, was so schön einfach ist. Und dann schlägt man halt nochmal ein paar Socken an. Und mein Freund liebt handgestrickte Socken. Die neuen sind, also bisher hat er immer dezente Farben bekommen, so Männerfarben, beige, dunkelblau, dunkelrot und dünne Sockenwolle. Und diesmal gab es vom Wollfest 2014, da habe ich bei Ponderosa Sockenwolle einen Strang mitgenommen. Der sieht als Strang super toll aus. Jagdunfall heißt der. Ist grün auf der einen Seite, rot auf der anderen und in der Mitte weiß. Und ich hatte den in der Hand und war mir nicht sicher. Böser Name. Ja. War mir nicht sicher, ob ich da wirklich Socken draus stricken wollte. Und er hat sofort gesagt, ja, ja, will ich haben. Und die sind jetzt auch fertig. Da ringelt sich, also es ist so wie so bei Softeyes, weißt du, wenn das so so verswirlt ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe auch ein Foto gemacht, ein Tragefoto in der Kneipe bei uns um die Ecke. Ich mache morgen nochmal schöne Fotos. und dann ringelt sich sozusagen das Rot und das Grün mit dem Weiß, mit dem dünnen Streifen Weiß dazwischen so am Fuß hoch. Die knallen ganz schön im Auge. Ja, das glaube ich. Ich habe mir die Fotos noch nicht angeguckt zu deinen Projekten, muss ich ja gestehen. Ja, da ist, damit ich besser nachfragen kann, wenn ich was nicht verstehe. Da ist ja auch noch kein Foto drin. Ich habe, wie gesagt, das Foto aus der Kneipe, aber das habe ich noch nicht hochgeladen. Und morgen für MMM 2016 muss ich noch mein Check-in machen. Das ist für morgen vorgesehen, weil hier morgen ja Feiertag ist. Und dann gibt es auch noch mal adäquate Projektfotos von dem Jagdunfall. Also mein Freund nennt sie Korallensocken. Ja, geht auch. Ja. Ja, aber das war's dann auch schon. Also ein wirklich fertiges Projekt, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und bei dir? Naja, also sehr viel besser sieht es bei mir auch nicht aus, muss ich sagen. Ich habe zwei Dinge geribbelt, damit sind sie auch fertig geworden. Einmal die Mütze, die ich eigentlich schon die ganze Zeit während unserer Podcast quasi mit mir rumgetragen habe, ohne wirklich dran zu arbeiten. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden. Es war ja so, dass die Wolle zwar so eine Sockenwollstärke hat, aber die war relativ fluffig. Und da sollten Perlen mit in das Muster rein. Und ich hatte Perlen gekauft, die zwar farblich perfekt dazu gepasst haben, aber wo der der Innenhohlraum da, wie auch immer, das Loch in der Perle war vergleichsweise eng. Der Durchmesser, genau, der Innendurchmesser. Und das war also mit Zahnseide und viel Gewalt zu lösen, aber mir tat halt nach jeder Perle auch, hatte ich echt das Gefühl, ich schneide mir gleich die Finger ab mit der Zahnseide. Und insofern hat es halt auch nicht so den großen Spaß gemacht, diese Perlen da rein zu befördern. Zum Glück waren es nicht so viele. Und nachdem ich also zum fünften Mal überlegt habe, ob ich jetzt daran stricken soll, habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich weiß vielleicht was anderes damit oder habe gedacht, naja, vielleicht muss ich es ribbeln. Und dann habe ich eine Anleitung gesehen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, dazu gleich mehr in den laufenden Projekten und habe dann beschlossen, hey toll, das würde super aussehen, damit in Kombination mit einer anderen Wolle. Und zwar ist das andere, was ich dazu nehme, ein Lace Garn, was ich vierfädig nehme, weil das so ein ganz hauchfeines ist. Und habe dann beschlossen, okay, jetzt habe ich die richtige Verwendung für diese Wolle und habe sofort die Mütze geribbelt und bin jetzt auch sehr glücklich damit, wie es jetzt aussieht. Und ja, das zweite ist die Babymütze, die ich sozusagen auf den Nadeln hatte, während wir das letzte Mal gesprochen haben. Die war so groß und ich habe dann ja zwei Tage später das Baby gesehen und das hatte einen so winzigen Kopf und diese Mütze war, die wäre vielleicht in einem Jahr ganz gut gewesen, aber ich dachte mir, nee, so kann ich das auch nicht machen. Wenn ich die so verschenke, werde ich ausgelacht. Und deswegen habe ich die dann auch wieder geribbelt, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe noch keine neue wieder angefangen. Das steht noch bevor. Die als sehr dehnbar beschrieben war, oder? Damit sie auch lange passt. Genau, sie war als, genau, das schon, aber das Problem war, sie war auch ungedehnt schon zu groß. Also ich habe sie auf meinen Kopf bekommen, problemlos. Und dann dachte ich, ist sie vielleicht doch einen Hauch zu groß und dieses Kind ist wirklich nicht besonders groß geraten und es ist irgendwie, weiß nicht, im Juli oder so geboren, Juli, August. Und also definitiv der Kopf war zu klein für diese Mütze oder andersrum. Also das war keine gute Kombination. Deswegen habe ich die dann auch gar nicht mitgenommen als Geschenk. Aber es wurde schon angemerkt, ich hätte doch für das Kind noch nichts gestrickt und ja, das kommt dann wohl noch. Ja, das muss ich dann nochmal irgendwie in Angriff nehmen. Aber so ein Babymützchen, wenn es dann wirklich klein wird, ist ja auch schnell gemacht. Insofern, das mache ich vielleicht dann einfach nächste Woche. Da bin ich auf einem Seminar und sitze 2 Abende im Hotel. Da ist das, glaube ich, so das richtige Projekt. Da kann man dann vielleicht noch mit den Kollegen darum quatschen und nebenbei so ein kleines Mützchen und ohne großes Muster stricken. Ich glaube, das ist ganz passend. Mal sehen, vielleicht nehme ich das Ich mit. hatte aber im Kopf, dass das für Ja. jemanden ist, der gar nicht hier vor Ort wohnt. Du verschickst das dann hinterher. Genau, die wohnen in Portugal, genau. Und entweder ich schicke es nach Portugal oder ich finde noch raus, ob die, also ihre Eltern wohnen in der Nähe von Schwerin, ob die vielleicht Weihnachten auch hier sind, dann würde ich es zu ihren Eltern schicken. Da ist die Chance größer, dass es nicht auf dem Postweg verloren geht, wenn ich es nur bis Schwerin schicke, glaube ich. Ja. Insofern, das finde ich noch raus. Oder die Eltern fliegen auch relativ häufig hin und könnten es mitnehmen. Insofern, da werde ich mal mit denen, die kenne ich auch ganz gut, würde ich da einfach mal vorsichtig nachforschen, wo ich das am schlauesten hinschicke, wenn ich es denn fertig habe. Das klingt doch gut. Genau. Ja, ich denke, das ist so der Plan für nächste Woche, Seminarstricken sozusagen. Und aber auch nur abends, weil ich glaube, also die Ankündigung für das Seminar, das ist irgendwo in der Pampa, kurz vor Lübeck von hier aus betrachtet. Und in der Einladung stand schon drin, man soll doch bitte Kleidung mitbringen, die für draußen geeignet ist und eine Taschenlampe. Also ich weiß nicht so genau, was die mit uns vorhaben. Oh, Nachtwanderung, Ich das glaube, ist. Strickzeug während des Seminars kann ich abhaken, also wirklich nur abends. Ja, das klingt Falls wir nicht abends dann draußen sind. ein bisschen nach Klassenreise. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde dann anschließend berichten. Das ist ein ganz spannendes Thema ist Grenzen überwinden, Neues wagen. Da kann man sich mit Taschenlampen und Outdoor-Kleidung einiges vorstellen. Ja, klingt Es so. hieß aber, also die Beschreibung klang nicht nach Schlammcatchen. Das letzte Mal, als ich auf dem Seminar war, wo es hieß, man müsse draußen taugliche Kleidung haben, sind wir so ein bisschen irgendwie rumspaziert auf dem Hotelgelände. Es war so ein etwas ländliches Hotel, sind wir durch den Hotelpark quasi spaziert. Also es war harmlos. Ich hoffe, dass das jetzt nicht viel schlimmer wird. Ja, das ist ja Genau, und meistens dann so habe bei ich diesen noch. Firmenveranstaltungen, dass man da jetzt nicht irgendwie an die Grenzen wirklich geht oder so, weil manche Menschen sich ja dann auch nicht wohlfühlen oder ja. Ja, also ich glaube, die Grenzen, die wir überwinden werden in dem Seminar, sind nicht die, dass wir uns im Schlamm winden müssen. Also das glaube ich jetzt einfach nicht. Das würde mich sehr, also ich glaube, dann wäre die Information etwas anders ausgefallen. Ja. Insofern gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, was auch immer tun müssen. Draußen rumlaufen im Dunkeln wird auf jeden Fall dazugehören, sonst wäre eine Taschenlampe. Oder vielleicht auch drinnen rumlaufen im Dunkeln. Aber auf jeden Fall irgendwas im Dunkeln, sonst bräuchte ich keine Taschenlampe. Vielleicht Nun macht ihr ja. auch einfach das Licht Was habe ich aus. noch? Ja, das kann ja auch sein. Es ist ja um 4 Uhr dunkel, ne? Noch nicht ganz um 5. Aber nun ja, was wollte ich sagen? Was habe ich noch fertig? Ich habe von diesem Kaul, den ich gesteakt habe nach dem Wollfest, jetzt endlich auch die zweite Hälfte schön gemacht. Jetzt gibt es nicht nur ein Knopflochband, sondern auch ein Knopfband. Und jetzt kann man das Ding auch tragen und auch mit nur einem oder zwei von 3 Knöpfen schließen. Und es ist sehr viel bequemer, als es vorher war. Es hat sich also gelohnt. Das ist gut. Und du kriegst es jetzt, ja, machst du es dann zwischendurch auf oder ist es so Ja, groß? ich habe es auch. Es ist nicht super duper groß geworden, weil ich nicht mehr so viel. Es waren ja nur Wollreste, aus denen ich das überhaupt gestrickt habe. Das heißt. Es ist nicht optimal. Also ich habe auch die Knopflöcher nicht geschickt angebracht, aber das macht nichts. Ich kriege es so relativ bequem zu, aber ich mache dann auch nicht alle 3 Knöpfe zu, sondern mache immer nur 2 oder 1 Knopf zu und dann ist es total bequem. Das ist also ein Dann Design-Feature. wirkt es auch nicht. Genau, es ist jetzt ein Design-Feature. Und ich finde es total toll. Ich habe aber gerade festgestellt, also heute Nachmittag, nachdem es dann schon wieder anfing zu dunkeln, dass ich dachte, ich hätte es schon fotografiert, aber ich hatte es noch nicht fotografiert. Also insofern davon gibt es nur ein Foto von der Knopflochseite. Die andere habe ich noch nicht fotografiert und ich habe keine Lust, jetzt ein Dunkelfoto zu machen. Ich muss mal gucken, wann ich dazu komme, noch ein hübsches nachzureichen. Morgen Ja, ist so viel zu meinen fertigen Projekten. Also eigentlich nichts wirklich Neues. In Hamburg aber nicht frei, oder? Nein. Okay. Ja, weil. Heute war ja auch nicht frei. Ja, klar, bei uns ist es ja auch nur Brückentag, also ich habe dafür schon Urlaub genommen. Aber ich glaube, Ja, im Süden von ich auch. im Süden von Deutschland ist aber auch frei morgen, oder? Da ist Hamburg einfach ja, mal wieder also, gekniffen. Hamburg hat gar keinen Feiertag, genau. Also die einen haben heute Feiertag für Reformation, die anderen haben morgen Feiertag für Allerheiligen, also heute evangelisch, morgen katholisch. Und Hamburg gehört zu den Bundesländern, die weder noch haben. Also es gibt tatsächlich einige Bundesländer, die frei haben, heute oder morgen, und wir haben einfach weder noch. Das ist auch sehr fein, aber ich habe mir trotzdem heute freigenommen, einfach weil die nächsten Wochen bei mir ganz, ganz stressig werden. Ich habe eine Kollegin, die geht Donnerstag in Mutterschutz, und wir bekommen morgen eine neue Kollegin dazu. Und dadurch, dass sie sich theoretisch nur 3 Tage überschneiden, war schon klar, dass das mit der Einarbeitung am Rest vom Team hängen wird, sodass wir also schon uns von der Kollegin in alles haben sozusagen einweisen lassen. Und ich habe den Tag Tagesgeschäft abbekommen, der leider der am wenigsten entspannte ist. Und so werden meine nächsten Wochen lustig aussehen mit dem Tagesgeschäft der Kollegin, in das ich dann die neue Kollegin einarbeiten darf. Und zu allem Überfluss hat die Kollegin es wohl etwas zu wenig ruhig angehen lassen und wurde jetzt seit letzter Woche Montag schon im Krankenhaus ruhig gestellt, damit das Kind nicht zu früh kommt. Somit ist sie gar nicht mehr im Büro, und ich habe also schon seit einer guten Woche ihr Tagesgeschäft. Insofern war heute ein ruhiger Tag, mal frei zu haben, gar nicht so schlecht, einfach damit ich noch ein bisschen Kraft sammle für die nächsten Wochen, die da so kommen. Und wie lange läuft das? Und es war toll. Also irgendwann ist die Einarbeitung ja vorbei. Also kannst du absehen, wann du wieder weniger Stress hast? Oder ich finde das immer so schrecklich, wenn man weiß, oh, jetzt wird es anstrengend, aber man hat kein Ziel vor Augen. Also ich habe kein ganz konkretes Ziel. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell die neue Kollegin das alles so drauf hat, was sie können muss. Wir werden die Stelle auch doppelt besetzen. Also im Januar kommt noch eine neue Kollegin, und es hängt halt echt davon ab, wie die neue Kollegin sich macht. Also ich kenne die schon, die hat mal im Konzern gearbeitet. Also ich kenne sie so von Mittagessen und Austauschveranstaltungen, so Konzernveranstaltungen. Aber ich habe noch nie konkret mit ihr gearbeitet. Insofern weiß ich nicht, wie schnell sie Dinge versteht, wie oft ich da was erklären muss oder ob ich vielleicht nach einer halben Erklärung schon aufhören kann, weil sie es alles weiß. Das kann ich halt gerade so überhaupt nicht einschätzen. Insofern, ja, schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln. Und insofern, ich habe halt im Moment vor allem Projektgeschäft, was ganz gut ruhen kann. Das ist schon mal ganz gut. Also insofern, ich habe nicht noch Hölle viel Tagesgeschäft bei mir, was rumläuft, sodass ich jetzt nicht anderthalb Jobs auf einmal mache. Aber trotzdem, glaube ich, wird es so ein bisschen, ich habe halt vor allem, wenn ich Tagesgeschäft habe, ist es so ein bisschen Unvorhergesehenes, so irgendwas ploppt auf, da ist ein Problem, kümmere dich drum. Das ist mehr so mein Anteil an Tagesgeschäft. Und solange alles ruhig bleibt, ist es entspannt. Wenn ein paar Katastrophen aufploppen, dann wird es lustig. Ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen, wie die nächsten Wochen werden. Dann drücke ich die Daumen. Also ich hoffe auch, dass ich... Ja, ich tue das auch schon ganz lange. Und ich hoffe auch, dass ich im Dezember noch irgendwie eine Woche Urlaub irgendwie vor Weihnachten nehmen kann, wenn die Kollegin sich gut macht und das alles schnell drauf hat. Dann kann ich mich da im Dezember vielleicht nochmal eine Woche raushalten, sodass ich nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr frei habe, sondern vielleicht vorher nochmal irgendwie eine Woche. Das wäre ganz cool, aber wenn nicht, nehme ich halt eine Woche Urlaub mit ins neue Jahr und man macht dann irgendwann nochmal frei. Also ist dann halt so. Ja. Kann ich halt gerade nicht ändern, und es sei ja auch allen Leuten gegönnt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, wie schrecklich. Und es werden halt fiese Wochen, das weiß ich, aber ja. Aber jetzt auch nicht voll katastrophal. Mal sehen. Aber ich habe das heute tatsächlich ein gutes Erholungsprogramm gemacht. Ich bin vormittags in die Sauna gegangen, und ich muss sagen, unter der Woche vormittags in die Sauna zu gehen, ist sehr entspannt. Es ist A, ungefähr nichts los. Es sind maximal immer 6 Leute gleichzeitig in diesen Saunen gewesen. Die Ruheräume hatten Platz für alle Leute, die wollten. Und vor allem war noch Damensauna. Das hat die Stimmung, fand ich, noch entspannt. Und diese Kombination Damensauna montags morgens ist also echt totale Entspannung. Also das war sehr, sehr fein. Das mache ich, glaube ich, irgendwann nochmal. Das klingt gut. Sehr zu empfehlen. Genau, und zur besten Entspannung hatte ich dann auch noch die neue Folge von Tini dabei. Ich war sozusagen mit Tini in der Sauna. Also nicht ganz. Ich hatte sie halt nur mit im Ruheraum, aber immerhin. Und habe dann da fleißig Tinis Folge gehört und an meinen Ärmeln weiter gestrickt. Und das war sehr entspannt. Und ja, genau, war ein schöner Vormittag. Ja, aber vielleicht sollte ich mal aufhören zu reden und Julia wieder zu Wort kommen lassen. Was machen deine Wips, Julia? Oh ja, an der Front ist zumindest ein bisschen was passiert. Wenn schon nichts fertig wird, dann muss ich ja wenigstens was Neues anfangen. Ja, dann fange ich einfach mit den Sachen an, die ich angefangen habe. Also es ist auch eigentlich so richtig nur eins. Ich hatte ja dann die Socken für meinen Freund fertig und dann wollten wir irgendwo abends noch eine Kleinigkeit essen und ich hatte nichts parat und habe dann einfach noch ein paar Socken angeschlagen, weil Socken kann man ja nie genug haben. Aus einem Strang von Susanne. Es ist zwar eigentlich eine reine Merino-Wolle, aber ich schaue einfach mal. Also seine anderen Socken tragen sich so auch ganz gut. Da sind jetzt noch keine Schwachstellen zu sehen. Und ansonsten kann ich sie stopfen. Es ist noch genug übrig. Es ist so eine blau-türkis-grün-Färbung, wie Susanne sie ja... Also es ist noch aus der alten Zeit sozusagen, als ihre Garne noch Lollipop, Filzflash irgendwie so hießen. Jetzt ist es ja Tike-Garne. Und den Strang habe ich schon über 5 Jahre. Habe ihn immer angeschmacht und dachte, hoch, irgendwann mache ich was ganz Tolles, Schönes draus, weil ich die Farbe so toll finde. Und ausgerechnet den hat er sich ausgesucht. Ja. Aber bevor er da jetzt noch 5 Jahre im Stash liegt und ich nichts damit mache, dachte ich, dann werden es jetzt Socken. Ja, das ist doch gut. Ja. So ein besonderes Muster oder nur geradeaus? Geradeaus. Toe-up wie immer. Die erste Socke ist auch schon fertig. Die zweite habe ich angeschlagen. Also da sind jetzt vielleicht 10 Reihen dran. Ja, für Mindless. Für wenn gerade nicht viel Bandbreite im Gehirn frei ist. Ja, das ist doch gut. Und ansonsten habe ich weitergemacht. Ich habe letztes Mal ja diese Handstulpen, die Wailers von Isolda Teak heißt sie genau, schon in die Kamera gezeigt und sie waren fertig gestrickt und es fehlten nur noch Spannknöpfe und Fäden vernähen und an genau der Stelle sind sie liegen geblieben sozusagen. Ich habe sie immerhin gespannt, also einmal nass gemacht und dann wieder getrocknet. Ich habe Knöpfe besorgt. Ich weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal schon erzählt mit den Knöpfen? Du hast gesagt, dass du welche gefunden hast, die 1 Euro pro Stück kosten sollten. Genau, deswegen... Daran erinnere ich mich und dass dir das zu teuer war und dass du nach anderen geguckt hast. Ja, okay, dann ist der Fortschritt tatsächlich, ich habe sie gespannt, also ich habe sie gewaschen. Und ich habe aber ganz brav und tapfer habe ich sie mir jetzt hier hingelegt und ich habe am ersten schon alle Fäden vernäht und der zweite ist gerade hier vor mir und an dem vernähe ich auch die Fäden. Also mit etwas Glück am Ende des Podcasts habe ich zumindest die Fäden vernäht. Dann fehlen nur noch die 8 Knöpfe, aber ich arbeite mich langsam vorwärts. Ja, aber wenn du gut bist, kriegst du das für MMM noch rein. Anmelden kannst du es ja bis zum 7.11. Ja, aber ich werde... Das ist erst Montag. Der 7. ist Sonntag? Montag ist der 7. Ja, aber ich werde den Check-in morgen machen. Ich habe morgen ja auch noch frei, weil Feiertag ist und habe mir dann vorgenommen, dass ich morgen den Check-in mache. Ich kann das ja nicht immer so lange verschleppen. Naja, auf der anderen Seite, 8 Knöpfe kriegst du vielleicht auch noch angenäht morgen. Ja, wahrscheinlich schon. Wobei, ich möchte ja mit dem Webprojekt anfangen, aber dazu gleich mehr. Na gut. Dann, was habe ich sonst noch gestrickt? Ich hatte ja diesen Lace-Pulli angefangen mit dem elendig langen Bündchen. Da habe ich jetzt den Übergang, also das Bündchen ist fertig. Das Bündchen zieht sich aber vorne in der Mitte noch ein bisschen hoch. Ich habe mit dem Lace-Muster angefangen und wechsle jetzt immer, weil ich das Lace-Muster mit einer größeren Nadelstärke stricke. Das heißt, ich mache Intarsia, um sozusagen für dieses Stück, wo sich das vorne hochzieht, das Bündchen, um da die Wolle zu wechseln. Und dann wechsle ich aber gleichzeitig auch noch die Nadeln, was ziemlich kompliziert ist. Und es ist schwarze Wolle. Ich kann das also nur unter Licht machen. Und nicht bequem auf der Couch. Das klingt total unentspannt. Ja, mein Plan war auch eigentlich, dass ich diesen Monat, also gerade über das lange Wochenende jetzt, vielleicht so weit komme, dass das Bündchen vorne zu Ende ist, also diese kleine Spitze, dass ich dann einfach nur das Lace-Muster stricke, weil es sind im Moment noch so wenig Reihen, dass ich auch noch nicht genau sehe, wie das Lace-Muster weitergeht. Ich komme natürlich mit den Maschenzahlen nicht hin, das heißt, ich muss immer noch ein bisschen, das Chart passt sozusagen nicht genau auf mein Strickbild. Und es ist immer einfacher, wenn man das Lace-Muster schon lesen kann. Ja. Ja, das stimmt. Das ist dann meistens, also bei den meisten Lace-Mustern geht es ja ganz gut. Ja, deswegen liegt das im Moment so ein bisschen stiefmütterlich in der Ecke im Wohnzimmer, aber ich wollte da eigentlich wirklich noch. Also ein bisschen weiter ist es gegangen, aber nicht so viel, wie ich das gehofft hatte. Gesponnen habe ich erstaunlich viel, nicht nur auf der Spindel. Also ich war letztes Wochenende? Also nicht gestern sozusagen, sondern das Wochenende davor, vor 1,5 Wochen, in Bremen zum Spinntreff Nord der Spinnernetzgruppe. Ich weiß gar nicht genau, wie das eigentlich zustande gekommen ist, aber die treffen sich seit ein paar Jahren, zweimal im Jahr, und da bin ich eigentlich immer dabei, seit ich das mitbekommen habe. Und da ich ja nicht mit meinem Spinnrad verreise, weil ich das nicht einfach so in den Koffer tue, hatte ich meine Spindel dabei und habe weitergesponnen an dem Kammzug vom Wollfest vor 2 Jahren. Blueface Lester Bambus. Es ist so ein violett-grau, also es wird ganz glänzend. Ich habe da ja schon einen Strang von fertig gezwirnt auch. Und so langsam geht es dem Ende entgegen. Ich wollte den Rest vom Strang noch auswiegen, aber ich habe es nicht getan. Also es waren ursprünglich über 200 Gramm. Und ich würde mal behaupten, ja, vielleicht sind noch so 40 übrig. Also es neigt sich deutlich dem Ende entgegen. So viel ist klar. Die Spindel ist auch schon wieder gut gefüllt. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr um diese Zeit dann was anderes auf der Spindel habe. Und Ja. auf dem Und wenn Spinnrad. nicht, ist auch nicht schlimm, oder? Wie bitte? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, aber ich möchte ja dann auch noch mal was anderes drauf haben. Das stimmt. Ich trage den ja nur schon 2 Jahre mit mir rum. Da hast du recht. Und auf dem Spinnrad habe ich, ja, da muss ich eigentlich auch schon von erzählt haben, so ein rosa Bett, also Mystery Bett, weil ich nicht genau weiß, was drin ist. Es ist auf jeden Fall Schafwolle drin. Angora-Kaninchen, würde ich sagen, Sari-Seide, und es ist so in Rosenquarz von der Farbe her. Rosenquarz trifft es eigentlich am besten. Und es waren zwei Beds, das erste hatte ich schon versponnen und das zweite habe ich mir jetzt soweit aufbereitet und davon auch schon gut die Hälfte versponnen. Da war ich auch zufrieden, dass das vorwärts geht, und ich habe auch eine Idee, wie ich das verzwirne, weil ich habe das so ein bisschen frei nach Schnauze gesponnen. Ich hatte da einfach Bock drauf und ich werde es wahrscheinlich mit einem ebenfalls noch zu spinnenden, dünnen weißen Seidenfaden verzwirnen. Das stelle ich mir schön vor. Ja, und dann kann man das, glaube ich, gut verweben. Also zum Spinnen, zum Stricken ist es dann, glaube ich, nicht so gut geeignet. Aber, und da sind wir jetzt auch bei meinem letzten Work in Progress. Ich habe ja ein, ja, eigentlich kann ich da auch schon in Julia entdeckt die Welt vorgreifen. Ich habe beim Spinntreff letztes Wochenende, von dem ich eben schon erzählt hatte, einen gebrauchten Webrahmen mitgenommen. Silvia, die dort auch regelmäßig ist, hatte mir das schon beim Treffen der Handspinngilde angeboten, weil ich ja immer mit dem Thema Weben geliebäugelt habe. Ich habe vor gut 2 Jahren einen Kurs gemacht im Eiderstedter Garnkontor. Das war super toll. Also wir waren nur zwei Leute und es war einfach schön. Also zum einen im Garnkontor selber, der ist toll, die Wolle da ist toll. Uli ist total hilfsbereit und kann gut erklären und hat ein sehr gutes technisches Verständnis und ein Riesenlager an Wolle, weil sie auch Webzubehör verschickt zum Beispiel. Also sie hat einen Online-Shop dafür. Und seitdem war ich so ein bisschen auf der Suche nach einem Webrahmen. Ich hatte was ganz Bestimmtes ins Auge gefasst und ich habe mir immer gesagt, ich habe diesen einen großen Kammzug, der sich super zum Verweben eignen würde, wenn ich ihn erstmal gesponnen habe. Ich brauche also den Webrahmen nicht, bevor ich den nicht versponnen habe. Ja, nun ist mir aber dieser gebrauchte Webrahmen über den Weg gelaufen, nicht wahr? Und da habe ich dann von meinem Vorsatz Abstand genommen und hab den einfach mitgenommen. Also bin auch mit dem riesigen Koffer angereist, damit ich den Webrahmen auseinandergebaut mitschleppen kann. Er hat eine Webbreite von 60 Zentimetern, also 80 wären mir noch lieber gewesen, aber gebraucht und eigentlich das, was ich ansonsten wollte. Da habe ich dann gedacht, ich fange erstmal an. Wenn er mir dann wirklich zu schmal ist, kann ich ihn immer noch wieder weiterverkaufen und mir einen breiteren holen, aber erstmal anfangen. Und es ist ein Ashford Rigid Headloom nennt sich der, 60 cm, wie gesagt, ist ein ganz schlichter Webrahmen. Da kann man zur Not auch zwei Webblätter mit einbauen, wenn man möchte, aber ich fange erstmal ganz einfach an. Und seit Samstag habe ich da auch so eine Projektidee im Kopf, die sich aber über die letzten Tage schon wieder massiv gewandelt hat. Aber ich habe auf so einem kleinen, ja, wie nennt sich das? Es gibt die von Hazel, oh Gott. Irgendwas mit Hazel Minilooms. Das sind so, letztendlich ist es wie ein kleiner Bilderrahmen, so für, wie für Leinwände, so ein kleiner Holzrahmen. Ich habe mir das selber nachgebaut. 10 mal 10 cm, wo so Nägel eingeschlagen werden. Und damit kann man gut Webproben machen, einfach um zu sehen, wie sich das so verhält. Oder man kann damit auch Muster weben, wenn man möchte. Also das war wohl vor 20, 30, 40 Jahren, will ich sagen, ganz in und ganz modern. Und man kriegt dann so kleine Vierecke, also kleine Quadrate, die man auch weiter zusammennähen kann. Da gibt es dann auch Anleitungen, was man daraus alles bauen kann. Einfach, ich wollte einfach nur gucken, wie die Wolle, die ich mir für die Kette vorgestellt habe, wie sich das so verhält und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also eigentlich wollte ich natürlich schon viel weiter sein, wie das immer so ist mit Projekten, aber morgen werde ich dann wohl mal die Kette aufziehen. Und dann steht dem Webprojekt nichts mehr im Wege. Cool, Und ich habe jetzt das einfach klingt gedacht, super. das ist schon Work in Progress, weil in meinem Kopf ist es ja sogar schon fertig, also sogar schon fertig genäht. Ja, klar. Und immerhin habe ich die Webprobe ja schon fertig, also das zählt jetzt definitiv. Ja, super. Ja, Das also klingt doch perfekt. genau, es ist an der WIP-Front sozusagen viel passiert, in der Hoffnung, dass die nächsten Male dann auch noch ein bisschen was fertig ist. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Woran arbeitest du im Moment? Ja, ich bin, wie ich vorhin schon leicht angedeutet habe, immer noch dabei, meine Ärmel für meinen Pullover zu stricken. Und ich muss sagen, das Ganze macht Fortschritte. Ich bin schon, ich habe ja oben angefangen, deutlich über den Ellbogen hinaus. Also ja, ich glaube, mein Ziel, dass die Ärmel dieses Jahr fertig werden, ist durchaus ein erreichbares. Zumal ja die Reihen jetzt auch immer kürzer werden, weil ich ja immer abnehme. Richtung Handgelenk runter. Also insofern, ich bin zuversichtlich. Es geht vorwärts und süß, eine Freundin, die mich letztens besucht hat, die nicht strickt, hatte gemeint, was strickst du gerade? Weil neugierig ist sie dann schon, haben ihr diesen Pullunder gezeigt, guckt sie den an. Oh, der ist so gleichmäßig gestrickt. Der sieht gar nicht aus wie handgestrickt. Ich so, Der ja, danke. Klassiker. Aber ich muss, genau, aber ich muss zugeben, er sieht wirklich, also ich muss mich selber loben, es ist wirklich schön gleichmäßig geworden. Also dafür, dass das irgendwie, weiß ich nicht, 3,5 oder 3,75 ist oder so, sieht es echt hübsch aus. Also es ist sehr schön gleichmäßig und ich bin mit meinem Maschenbild selbst ungewaschen extrem zufrieden. Also und die Ärmel sehen jetzt auch entsprechend aus. Also ich Ich mag muss ihn aber jetzt schon. sagen, Ich will den auch bald anziehen. ich habe Du den willst sagen? Eindruck bei Kohlenwolle, dass das Maschenbild sehr, Mhm. sehr gleichmäßig ist. Also auch die Stellite-Tunics, die ich zum Beispiel alle aus Kohlenwolle gestrickt habe, die sehen wirklich vom Strickbild her aus wie gekauft. Weil das, ich weiß nicht, warum das bei der Kohlenwolle so ist, aber das macht ein sehr gleichmäßiges Maschenbild, finde ich. Ja, vielleicht das nicht, vielleicht, dass sie eben so gefacht ist. Keine Vielleicht ist Ahnung. das einfach anders, weil da eben kein Twist drin ist. Wie heißt das auf Deutsch? Twist ist Englisch. Wie heißt Drall, das auf Deutsch? Drall. Drall. Genau, vielleicht weil eben kein Drall drauf ist und es sich dadurch nicht noch irgendwie mit sich selbst verdreht oder man es nicht im Knäuel noch verdreht haben kann oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich hier sehr, sehr glücklich mit diesem Maschenbild und ich freue mich schon drauf, den endlich anzuziehen und will ihn aber jetzt auch nicht als Pullunder im Büro anziehen, damit nicht die Kollegen hinterher sagen, das hattest du doch vorher schon mal als Pullunder an. So irgendwie. Also das glaube ich, manchmal stellen die komische Fragen und das möchte ich lieber nicht. Ja, aber wäre das denn schlimm, wenn Sie das fragen? Keine Ahnung, aber ich möchte es dann schon in fertig anziehen irgendwie. Also, und das dauert jetzt hoffentlich nicht mehr so lange. Wie gesagt, Ich schwing die Pompons. genau, es macht tatsächlich Fortschritte und es fehlt nicht mehr super duper viel. Ich glaube, es waren insgesamt 25 Wiederholungen A7 Reihen und ich bin jetzt schon bei irgendwo zwischen 15 und 20 heute angekommen von diesen 7 Reihen. Also insofern es geht. Ich habe schon deutlich über die Hälfte und wie gesagt, die Reihen werden jetzt kürzer und dann kommt da noch so ein bisschen Bündchen unten dran und das muss doch zu schaffen sein. Also es kann nicht mehr lange dauern. Ich bin gespannt. Genau, ansonsten stricke ich jetzt gerade weiter an den Flip-Flop-Socken für meinen Mann, während wir hier sprechen. Die sind auch schon ziemlich weit, also Sneakerlänge haben sie schon. Ich habe ja auch vorne angefangen, weil es sind ja so eben mit einem Zeh, damit man sie gut in Flipflops anziehen kann. Und genau, als Sneaker könnte man sie schon anziehen, aber mein Mann hat sich lange Socken gewünscht, weil er doch immer friert. Und ja, ich weiß, es klingt absurd zu Flipflops, aber er findet seine Flipflops so bequem, dass er sie auch gerne als Hausschuhe anzieht. Und dann müssen da im Winter einfach warme, lange Socken rein. Insofern stricke ich jetzt, bis die Wolle zu Ende ist. Ich habe das hier aus lauter Resten zusammengestückelt und wenn jetzt dieser letzte Rest zu Ende ist, dann spätestens sind diese Socken fertig. Mal gucken. Lang heißt dann aber nicht Kniestrümpfe, oder? Also das sind noch normale Socken. Ich glaube, dafür reicht die Wolle nicht, aber sie werden wahrscheinlich, also ich schätze mal, dass das Bein, man sagt ja immer so, das Bein soll ungefähr die gleiche Länge haben wie der Fuß, wenn man die Socken an der Ferse zusammenklappt. Also das denke ich, wird es auf jeden Fall werden, eventuell ein bisschen mehr, aber ich glaube, viel mehr ist das auch nicht, was ich da noch an Wolle habe. Also es waren so, wie gesagt, diverse Reste, die ich da jetzt verwurstelt habe. Nein, aber keine Kniestrümpfe, da weigere ich mich. Also das ist dann definitiv zu langweilig. Genau, so, und ansonsten habe ich, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, ein neues Projekt angefangen. Das ist ein Kaul, der heißt Wisp, von Leslie Ann Robinson. Der ist in zweifarbigem Patent, wird flach gestrickt und hinterher zusammengenäht, gekitchenert, wie auch immer, keine Ahnung, damit habe ich mich noch nicht befasst. Sehr schön, weil ich meine, Patent an sich ist ja schon fluffig und die beiden Garne, die ich genommen habe, sind in sich auch schon recht fluffig. Und das eine ist eben die Wolle von der Mütze, die ich aufgeribbelt habe. Und das andere ist auch was Aufgeribbeltes, ist Lace-Yarn von Austermann. Und das sind irgendwie, ich weiß nicht, 300 Meter auf 25 Gramm oder so. Das ist so ein hauchzartes Irgendwas. Und ja, da hatte ich ein Tuch mit angefangen, was mir dann leider irgendwie in den Reißverschluss des Projektbeutels geraten ist. Und das ist aber auch schon etwas länger her und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich kriege das nicht gefixt, einfach weil die Wolle so dünn ist und es ein Lace-Muster war, was Vorder- und Rückseitenmuster hatte und ich war nicht in der Lage, das zu reparieren und von das und oder Maschen so aufzunehmen, dass ich da unten nochmal einen Rand hätte dran stricken können und habe es dann geribbelt und beschlossen, ich fange es auch nicht wieder an. Und ich hatte aus dieser Wolle schon mal dreifädig letztes Jahr ein Tuch gestrickt. Ach so, das, was ich gestrickt habe, als wir letztes Jahr in der Ostsee waren. Dieses Petrolfarben. Deswegen wusste ich, dass die mehrfädig total fluffig wird. Und habe da jetzt dann eben sogar das Ganze vierfädig gemacht. Und habe jetzt also zwei so fluffige Garne in fluffigem Patent. Und ich mag das Ding überhaupt nicht aus der Hand legen. Es fühlt sich so toll an. Ich habe auch gerade mal in deinen Projekten gestöbert. Du hast schon ein Foto hochgeladen oder zwei Fotos. Ja, das habe ich am Mittag extra gemacht. Das sieht auch wirklich schön aus, muss ich sagen. Genau, ich war auch eigentlich schon ein Stückchen weiter. Die Anleitung ist eigentlich sehr gut geschrieben. Sie hat alles ausgeschrieben, Reihe, für Main Color und Contrast Color. Und sie hat auch einen Chart drin. Und das ist das Problem. Neben dem Chart, also irgendwo, aber nicht neben dem Chart steht, wenn du das Chart benutzt, read thoroughly through the written instructions. Wie ist das denn? Das habe ich am Anfang getan und habe auch am Anfang immer geguckt, ja, okay, ist selbsterklärend, was da um diese Wiederholung von dem Chart rumsteht. Ganz toll. Und genau in der Reihe, in der ich aufgehört habe, in die Written Instructions zu gucken, weil ich das so selbsterklärend fand, da hätte ich es besser mal gemacht, weil dann sich was verschoben hat und man erst irgendwie zwei Maschen weniger hatte und dann den Mustersatz machen sollte. Mhm. Es ging aber auch so auf, wie ich es gemacht habe und das war aber leider falsch und irgendwann stand ich dann nach Ende des zweiten Mustersatzes da und meinte so, also irgendwas passt hier nicht zusammen. Hab die Designerin angeschrieben, so, Entschuldigung, ist da irgendwo ein Fehler? Die Maschenzahlen passen nicht. Die so, ja, das ist, du musst hier abnehmen, weil du in der Reihe davor nicht abgenommen hast. Ich so, Moment mal. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, oh Mist, ich habe auch die letzten 6 Reihen falsch gestrickt. Und dann habe ich halt überlegt, nee, ziehe ich es komplett wieder auf, weil Patentmuster ist ja echt was man ganz schlecht runterfallen und hochmachen kann, irgendwie, wenn man einen Fehler hat oder so. Und dann gleich, also 6 Reihen irgendwie. Aber ich habe es dann gesagt, ich probiere es. Habe Zahnseide in eine Stopfnadel gepackt und versucht, eine Reihe aufzunehmen. Und es hat relativ gut funktioniert und es war definitiv schneller, als komplett zu ribbeln und komplett von vorne anzufangen. Oh, Hut ab. Also, aber ich muss das, ich würde ich mir war das auch nicht ganz stolz zutrauen. auf mich. Also ich habe gedacht, ich probiere es und wenn es gar nicht funktioniert, ribbel ich, bevor ich mich 5 Stunden damit ärgere. Aber es hat dann relativ gut im ersten, also ich habe erst eine Reihe, nee, zwei, also die Reihe, die ich für falsch gehalten habe, zurückgestrickt einzeln, um dann festzustellen, nein, der Fehler ist schon ein paar Reihen weiter vorne. Und da habe ich dann beschlossen, ich probiere mal, bevor ich ganz aufribbel, einfach mal, was passiert, wenn man das mit Zahnseide versucht aufzunehmen. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also ich bin irgendwie ein, zwei Mal eine Reihe zu hoch oder zu tief gelandet. Aber das ließ sich dann ganz gut trotzdem auf die Nadeln schieben und damit ging das. Also so ein, zwei Reihen habe ich immer geschafft zu reparieren, auch wenn was war. Aber ich dachte mir, komplett 6 Reihen runter ist blöd mit Zunahmen und Abnahmen. Also das war dann mir doch ein bisschen zu fortgeschritten. Ja. Aber so das, ich habe mir eine Reihe gesucht, die keine Zu- und Abnahmen hatte und habe dann in der versucht, das alles wieder aufzufädeln. Und das hat geklappt. Da war ich aber auch sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Ja, ich denke, das kannst du auch sein. Genau, und jetzt muss ich dann da mal weiter stricken, später am Abend, glaube ich. Ja, und ansonsten habe ich noch keine WIPs, aber zwei, drei Sachen in Planung für so diverse Weihnachtsgeschenke beziehungsweise Wichtelaktionen. Zum einen das Weihnachtswichteln in der Yeti-Gruppe und das Weihnachtswichteln in der Tauschrausch-Gruppe. Und für beide habe ich so eigentlich die Idee, was zu stricken. Und habe immerhin schon mal rausgesucht, was ich stricken wollen würde, habe die Projekte aber noch nicht angefangen und ja, werde natürlich hier auch nicht groß darüber reden, zumindest nicht, bevor die Pakete unterwegs sind oder angekommen sind oder so. Das wäre ein bisschen blöd, weil ich halt auch nicht weiß, inwieweit da die Empfängerinnen zuhören. Insofern ja, ich glaube, die nächsten Wochen sind bei WIPs ein bisschen schwierig. Bei dir kommt das vielleicht auch noch irgendwelche Nö. Geheimniskrämereien. Also Nö, kein Geheimnis stricken. Ich bin bei keinem Swap dabei und Geschenke zu stricken. Nö. Nö. Nö, ich bin da. Ja, umso besser. Sehr egoistisch. Meine Schwester hat auch nicht darum gebeten, dass sie dieses Jahr zu Weihnachten was Selbstgestricktes bekommt. Und ich glaube, meine Schwester hört auch diesen Podcast nicht. Von daher, nee, ich kann über alles reden. Und dann machen wir wahrscheinlich eine Weihnachts-Sonderfolge, wo du über all deine geheimen Projekte redest oder so. Ja, wahrscheinlich. Die kommen dann alle im Januar als finished und nicht als WIP irgendwie dazu. Ja. Genau, aber das war dann auch alles, was bei mir gerade auf den Nadeln ist. Also noch überschaubar eigentlich. Ja, dann mach doch einfach mal weiter mit Katrins Kosmos, weil ich glaube, alles, was in Julias Welt passiert ist, habe ich eigentlich auch schon erwähnt. Ach je, das wird aber ein Monolog heute. Na gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Erstmal habe ich eine Bitte an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Und zwar, falls jemand mal Portuguese Knitting ausprobiert hat, also diese Technik, wo man den Faden sich um den Hals wickelt oder durch so eine Nadel, die man irgendwie so ungefähr auf Brusthöhe sich irgendwo an die Kleidung steckt, und so dass die Wolle eben nicht vom Finger kommt, sondern sozusagen aus Richtung Oberkörper. Das würde ich total gerne mal ausprobieren. Habe mir schon ein, zwei Videos dazu angeguckt und finde, dass das irgendwie ganz raffiniert aussieht. Und wollte einfach fragen, ob da irgendjemand schon mal das ausprobiert hat, Erfahrungen dazu hat, bevor ich da jetzt irgendwie anfange und irgendwelche Anfängerfehler mache, die man auch vermeiden könnte, wenn einem jemand sagt, tu das und das nicht oder tu es auf jeden Fall so. Keine Ahnung. Also da wäre ich über Tipps ganz dankbar. Ah, da habe ich deine, da habe ich deine Notes, deine Shownotes auch völlig falsch verstanden. Denn ich habe bei, ich glaube, das war bei Craftsy, mal einen Kurs geguckt, wo das zumindest auch erklärt wurde. Ich weiß nicht, was du für Videos geguckt hast. Ich habe erstmal ein freies Video geguckt auf YouTube, aber von der Dame, die auch das Craftsy-Video macht. Ah. Die hat irgendwann mal in Knitting Daily TV vor ein paar Jahren auch eine Mini-Einführung gemacht. Die ist dann kostenlos erstmal zu haben. Ich dachte, bevor ich mir jetzt einen Craftsy-Kurs kaufe, Ja. gucke ich erstmal so, was so frei verfügbar ist im Netz. Und das sieht schon relativ gut aus, aber ich dachte mir, manchmal hilft es ja mal mit jemandem zu sprechen oder zu schreiben, der sowas mal gemacht hat und nicht nur ein Video zu gucken. Ja, ich glaube, das war der Damit Kurs man. über Fadenspannung und dergleichen und wie die unterschiedlichen Haltungen die Fadenspannung beeinflussen. Ah, okay. Ja, ich will es deswegen probieren, weil ich häufig eine ziemlich verspannte Schultermuskulatur habe und es eigentlich immer nur links ist. Und ich vermute, dass einer der Gründe ist, wie ich meine Fadenspannung aufrecht halte, dass das sozusagen halt immer links hinten in den Rücken geht, unter den Schultern. Also keine Ahnung. Ich würde es halt einfach mal ausprobieren, ob es damit besser wird. Mal sehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Egal, wird schon werden. Ja, was habe ich denn tatsächlich noch gemacht? Alles. Ich habe gestern den Nachmittag an der Nähmaschine verbracht und habe ein paar Dinge ausprobiert. Ich habe für meinen Mann und mich jeweils einen Stiftehalter genäht, den man so an so ein Notizbuch klemmen kann. Da verlinke ich euch die Anleitung. Ein Foto gibt es in meinen Ravelry-Projekten mit drin. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir ein Stiftemäppchen gemacht, noch so mit Reißverschluss, aus Außenfrotte in Wachstuch. Das sieht ganz witzig aus, so ein bisschen wie Krümelmonster in Petrol. Und Krümelmonster ist auch ein gutes Stichwort. Also Frotte nähen ist eine Vollkatastrophe. Danach sieht die Wohnung aus, als wäre Krümelmonster da gewesen, nur eben in der Farbe von dem Frotte. Ich erinnere mich Sind überall die an Krümel. dieses, ich erinnere mich an dieses Lätzchen oder so, das du genäht hattest, Oh ja. als wir bei dir aufgenommen haben, das eine Mal, und überall lagen noch diese grünen Flusen rum. Ja, die ließen sich auch irgendwie trotz Staubsaugen nicht wirklich einfangen. Ich glaube, jetzt lief es besser. Ich habe nämlich jetzt die Technik entwickelt, nicht selber bis zum Staubsauger zu laufen und den erst zu holen, wenn ich mich eingesaut habe. Also wenn ich alleine zu Hause bin, kommt der Staubsauger schon neben die Nähmaschine. Und gestern hatte ich aber den Vorteil, dass mein Mann zu Hause war und ich dann nur gesagt habe, so jetzt bitte. Und er dann mit dem Staubsauger ankam und mich erstmal abgesaugt hat, bevor ich mich weiter entfernt habe von der Nähmaschine. Das ist ja so ein bisschen wie Bohren, weißt du, wenn einer immer den Staubsauger unter das Bohrloch hält. Ja, so ungefähr, genau. Also es war dann so, ich bin jetzt fertig, bitte komm mit dem Staubsauger. Aber es hat funktioniert. Also diesmal ist die Frottequote in der Wohnung deutlich besser als beim letzten Mal. Und was habe ich noch gemacht? Muss mal gerade lesen, genau. Und dann habe ich noch, ich hatte ja schon mal so M&M's-Tütchen gemacht, beziehungsweise Tütchen in Täschchen verwandelt. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Als Geschenk für eine Kollegin, die das so toll fand. Die hat demnächst Geburtstag und ich hoffe, sie hört hier nicht mit. Ansonsten wird sie dann sehen, hören, was sie zum Geburtstag bekommt. Ein kleiner Frühstücksbeutel, weil sie sich immer ein Frühstücksbrot mit ins Büro mitnimmt. Habe ich jetzt sozusagen aus Wachstuch und M&M-Täschchen gebastelt. Stellst du uns Und davon auch noch Fotos dann, in die Shownotes oder hast du das irgendwo als Projekt bei Ravelry? das habe ich bei Ravelry habe ich ein Projekt mit Nähprojekten drin. Da sind die Fotos davon zu Okay. finden. Genau, und zu den Stiftehaltern für die Notizbücher habe ich auch einen Link, den packe ich mit in die Shownotes sozusagen. So, und dann war ich in der Küche fleißig. Ich habe ein sehr leckeres Rezept ausprobiert gestern und nee, vorgestern habe ich es ausprobiert, aber gestern hatte ich es mit auf einer Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen war. Nennt sich Lebkuchenschnitten mit Himbeer und Baiser. Also es ist so eine Art Rührteig, der aufs Backblech kommt mit Kakaopulver drin und Lebkuchengewürz. Da drauf kommt Himbeermarmelade und obendrauf kommt nochmal Baiser mit geriebenen Mandeln drin. Und ja, es ist ein wenig eilastig, weil allein in den Teig 4 Eier kommen und dann nochmal 7 Eiweiß obendrauf. Also Ui. man muss definitiv ein paar Eier einkaufen, aber es ist sehr lecker, schön fruchtig mit den Himbeeren dazwischen. Und ja, ich bin total angetan, falls also noch jemand ein Rezept für die nächsten Wochen braucht. Das kann ich sehr empfehlen. Es ist allerdings nichts, was super duper fix geht, weil man halt erst den Teig rühren muss. Dann muss man die ganzen Eier trennen und nochmal Eischnee schlagen. Also es ist schon nicht so ein 5 Minuten und der Kuchen ist im Ofen Rezept, aber auch nicht 2 Stunden. Insofern ganz cool. Dann habe ich, oh ja, noch ein Experiment gestartet. Igelkekse für ein Wichtelpaket mit Thema Herbst. Kekse gebacken, die aussehen wie Igel. Hast du die einfach ausgestochen oder was muss ich mir unter Igelkekse vorstellen? Nee, die habe ich per Hand geformt, also so aus auch da habe ich einen Link, glaube ich, den ich hinterlegen kann. Mir fällt hier gerade die Masche runter. Ich muss das, glaube ich, gleich erstmal reparieren, wenn ich fertig geredet habe. Man formt halt kleine Kügelchen mit einer Nasenspitze dran und sodass das so eine Grundform von einem Igel ergibt und hinterher taucht man halt die Spitze und den Rücken in Schokolade ein oder bepinselt das und streut dann auf den schokoladigen Rücken auch noch so ein paar Schokostreusel und malt noch Augen drauf. Also die sind total niedlich. Und der Teig ist auch sehr lecker, da ist Puderzucker drin in rauen Mengen. Dadurch sind die für Mürbteig relativ fluffig und ich fand die auch sehr lecker und habe die auch gleich nochmal nachproduziert für eine andere Gelegenheit, wo die auch sehr gut ankamen. Ich habe gerade, du hast tatsächlich den Link in die Shownotes getan, ich habe mir das Bild gerade mal angeguckt. Die sind wirklich süß. Genau, also meine waren nicht ganz so perfekt, aber auch niedlich. Und es hat viel Spaß gemacht. Genau, und ansonsten habe ich noch ein Dip-Rezept umgewandelt. Und zwar sollte es eigentlich so ein Dattel-Frischkäse-Dip werden. Und mein Mann war so nett einzukaufen, weil er sowieso irgendwie meinte, das passt mir gut rein, ich gehe einkaufen. Was soll ich dir denn mitbringen? Und dann kam er wieder, meinte, ich habe weder Datteln bekommen, noch hatten wir dann Curry zu Hause, was da rein sollte, aber wir hatten Ras el Hanout. Was? Harissa hätte auch noch reingesollt. Ras el Hanout, das ist so eine arabische Gewürzmischung. Die mag ich sehr gerne, schmeckt mit Hackfleisch total gut, finde ich. Und Harissa hatten wir auch nicht da, aber das hatte ich verpeilt aufzuschreiben. Insofern war das aber mit Cranberry statt Datteln und eben dieser arabischen Gewürzmischung super duper lecker. Meine Kollegen, es sollte eigentlich nur die Vorspeise sein, aber irgendwie hatte nach der Vorspeise keiner mehr Hunger, weil wir alle schon so viel von diesem Dip gefuttert haben. Und zur gleichen Gelegenheit habe ich noch eine Schüssel Hummus gemacht. Da habe ich auch ein sehr cooles Rezept gefunden. Es ist ja nicht schwer, das zu machen, aber die Mischungsverhältnisse müssen passen. Und das packe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Das war eins, wo die Mischungsverhältnisse ziemlich gut waren. Ja, und ich da auch sehr angetan war. Das finde ich auch immer. Ich habe auch schon, also Hummus mag ich total gerne. Und ich habe mal in einem Tapas-Kurs ein schönes Rezept gehabt, aber ganz häufig, wenn man Hummus auch irgendwo in Restaurants oder so bekommt, finde ich auch, dass das Mischungsverhältnis nicht gut ist. Also manchmal schmeckt es dann so muffig oder zu sehr nach Sesam. Genau, nee, also das war echt eine gute Kombi. Ich hätte noch ein bisschen mehr von dem Kichererbsenwasser oder ein bisschen mehr Öl noch reintun können. Das war ein Hauch zu fest, aber der Geschmack war total gut. Also das war eine coole Mischung und das mache ich mit Sicherheit nochmal. Genau. Ja, und ansonsten hatte ich heute noch eine Begegnung der anderen Art sozusagen mit einem Kundenservice. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von einer Freundin einen Slow Cooker geschenkt bekommen. Das ist so ein amerikanisches Teil. Kennen vielleicht einige, weil das zum Wollefärben manchmal in amerikanischen Videos auftaucht. Also man hat außen so eine Art Alu-Ding, so eine Art Alu-Schüssel, die einen Heizstab integriert hat. Und da reinsetzt man einen Keramiktopf. Und damit kann man halt auf niedrigen Temperaturen garen. Ist besonders gut für Fleisch mit Soße sozusagen geeignet. Gemüse wird bei niedrigen Temperaturen nicht so gut, aber halt alles, was man an Fleisch da reinwirft, gart total weich, weil es dann irgendwie 8 Stunden oder so gart bei eben 80 Grad. Das ist ganz toll. Leider hat mein Crockpot angefangen oder Slow Cooker von außen zu schimmeln. Das heißt, die Außenhülle von diesem Keramiktopf und die Innenseite von dem Metalltopf haben geschimmelt. Mhm. Das kann wohl vorkommen, wenn da leichte Risse es ist halt Keramik. Und wenn das irgendwie nicht ganz trocken ist oder da Feuchtigkeit reinzieht oder irgendwo die Glasur einen Sprung hat, kann sowas vorkommen. Und dann habe ich letzte Woche mal den Kundenservice da angeschrieben von der Herstellerfirma und gesagt, so hier kann ich so einen Topf nachbestellen, einfach nur diesen Innentopf oder kann ich irgendwas tun, um das Problem zu beheben. Und dann haben die sich gemeldet, wirklich am nächsten Morgen. Ich dachte, ach, das ist jetzt so die Mail nach dem Motto, wir haben ihre Nachricht bekommen, sie hören von uns. Nein, es stand schon drin. Ja, super, tut uns leid, dass sie nicht zufrieden sind. Schicken sie uns die nötigen Informationen, dann gucken wir, ob das noch auf Garantie geht, dann tauschen wir ihnen das Gerät aus. Ich schon so, hi, wow. Die Freundin nach der Rechnung gefragt und habe das also heute Morgen alles abgeschickt. Mit der Information meiner Postadresse und meiner Telefonnummer, alles, was sie haben wollten, schön in die Mail verpackt. Als ich aus der Sauna kam, hatte ich eine Mail. Wir bräuchten nochmal ihre Telefonnummer. Telefonnummer zurückgeschickt. Heute Nachmittag kriege ich eine Mail. Ja, da wir ihre Telefonnummer nicht hatten und auch ihre Postadresse nicht hatten, haben wir jetzt den neuen Topf geschickt an die Adresse, die auf der Ursprungsrechnung stand. So, die Freundin wohnt aber 350 Kilometer von uns entfernt. Die kriegt jetzt meinen neuen Slowcooker. Immerhin, es gibt neun, aber der steht halt dann in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel mit gewonnen. Ich frage mich, ich habe extra noch dreimal geguckt. In der Mail, die ich heute Morgen geschickt habe, war meine Adresse drin. Also entweder hat deren E-Mail-Programm das Ganze abgeschnitten oder die Dame war zu blöd, die Mail zu lesen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe auf jeden auch Fall, nicht, also auf der einen Seite finde ich... Ich verstehe auch nicht, warum man die Telefonnummer braucht, um das Ding loszuschicken. Also gerade, wenn sie es dann ohne Telefonnummer ja doch wieder an jemanden schicken. Also... Verstehst du? Genau, vor allem, wenn ich ihnen die Telefonnummer schon schicke, hätten sie ja auch anrufen können, bevor sie es dann frankieren. Also offensichtlich wollten sie den Vorgang möglichst schnell abarbeiten. Und ich habe wirklich, ich glaube, 20 Minuten, nachdem sie mir gesagt haben, sie hätten die Telefonnummer nicht, habe ich ihnen geantwortet mit der Telefonnummer. Also ich habe keine Ahnung. Also der Ansatz zu sagen, man schenkt dem Kunden einen neuen Artikel auf Kulanz und Garantie, finde ich echt toll. Aber... Also die halbe Stunde zu warten oder nochmal dann anzurufen und nach der Adresse zu fragen, hätte es ja auch noch sein können. Ja. Nun ja, jetzt muss ich mich also irgendwie arrangieren damit, wie ich diesen Topf, weil das Ding ist halt auch nicht ganz leicht. Das wiegt mal eben, ich glaube, gute 3-4 Kilo, weil dieser Keramiktopf halt ein ganz gutes Gewicht hat. Und wir werden Weihnachten zurückfliegen, weil wir von dort, das ist bei meinen Eltern um die Ecke, noch nach Stuttgart weiterfahren und von da aus fliegen wir zurück. Das heißt, ich werde ihn auf dem Weg mit Sicherheit nicht nach Hamburg bringen. Das heißt, entweder wir kriegen noch Besuch, der im Auto zu uns fährt und es mitbringen kann, oder wir müssen es demnächst mal im Zug abholen, obwohl wir eigentlich vorher nicht mehr runterfahren wollten. Mal sehen. Also auf jeden Fall ist der Topf unterwegs und ich hatte heute Spaß mit dem Kundenservice. Aber ich sage jetzt auch nicht, von welcher Firma. Wenn du sagst 3-4 Kilo, das kannst du doch als Paket verschicken, ganz normal, oder? Ja klar, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass je öfter das Ding in der Post geht, in die Post geht, desto größer ist das Risiko, dass das Keramikzeug schon wieder Sprünge kriegt. Und sich das Spiel dann wieder, also das ist so meine Befürchtung, dass es halt, je mehr das in der Post unterwegs ist, desto größer ist das Risiko für die Keramik innen drin. Ja, naja gut. Die verschicken das ja auch per Post, also ich würde es sonst wahrscheinlich auch in die Post tun, mal sehen. Vielleicht ergibt sich noch irgendwas, aber auf jeden Fall fand ich das heute eine sehr lustige Geschichte. So, hallo, redet doch mit mir. Schreibt doch, dass nicht nur meine Telefonnummer, sondern auch meine Postadresse fehlt. Dann schicke ich euch das doch. Ja, heute ist einfach mit der Technik nicht gut geschmeißen. Ja, keine Ahnung, scheint nicht der richtige Tag zu sein für irgendwelche technischen Themen. Genau, aber ich glaube, das war es auch so, was ich noch berichten wollte. Ich glaube, das war auch lange genug für heute. Oder? Weil so langsam könnte ich mich, glaube ich, mal mit einem Abendessen anfreunden. Oh ja, also ich hoffe, dass man meinen Magen nicht auf der Aufnahme knurren hört, aber ich habe dann auch so langsam Hunger. Wir wollten ja auch eigentlich schon mit der Aufnahme vor 2 Stunden fertig sein. Ja, ich glaube auch. Nun ja, egal. Dann fangen wir doch jetzt an, aufzuhören sozusagen. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Ravelry als Julia401 und Käthe. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry sind wir natürlich auch vertreten und haben dort unseren Thread zu den Wollgesprächen. Die Shownotes findet ihr auf wollgespräche.wordpress.com. Und ja, mich findet ihr noch bei Pinterest, wenn ihr sehen wollt, welche Themen ich mir gerade alle so gemerkt habe, vielleicht auch im Hinblick auf Weihnachten, dann müsst ihr da suchen nach Käthe HH mit AE und K keinem Haar rund um das T. Sehr schön, dann würde ich sagen, au revoir und tschüss. Und tschüss.